Aber nein, diejenigen, die Unrecht tun, folgen ihren Neigungen ohne richtiges Wissen. Wer sollte Recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Und sie haben keine Helfer.